Guten Abend. Am Mikrofon begrüßt Sie Clarisse Gosset, die sich freut, Sie bei einer weiteren Folge von Krimi im Doppelpack willkommen zu heißen und mit Ihnen eine kriminelle Stunde im Hotel zu verbringen. Ich weiß nicht, wie Sie sonst Ihren Urlaub verbringen. Sind Sie eher der Campingplatz-Typ, der Wohnmobilfreak oder doch lieber Hotelgast? Heute Abend sind wir jedenfalls alle Hotelgäste. Das Hotel ermöglicht jedem Gast gleichzeitig Anonymität und Vertrautheit. Dort kann jeder sein, wer er will. Lediglich ihre Erscheinung gibt Auskunft über die Hotelgäste. Einige Menschen entscheiden sich dafür, dauerhaft im Hotel zu wohnen. Da fallen mir spontane Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre ein, die einige Jahre in einem Hotel im Quartier Montparnasse gelebt haben. Oder auch Coco Chanel, die bis zu ihrem Tod jahrzehntelang in einer Suite im Pariser Ritz wohnte. Und in Hamburg Udo Lindenberg. Und in Hotels passieren bekanntlich manchmal seltsame Dinge. Dort werden Bekanntschaften gemacht, Geschäfte abgeschlossen, Ehen geschmiedet oder kurz vergessen. Dort wird geschlafen, gegessen, gelacht, geliebt, manchmal gestorben und leider, ja, leider auch getötet. Die Liste der bekannten Toten im Hotel ist lang. Von Oscar Wilde angefangen, der im Pariser Hotel d'Alsace, heute schlicht L'Hôtel genannt, an einer Gehirnentzündung starb, bis hin zu dem amerikanischen Fernsehkoch Anthony Bourdain, der sich im Juni 2018 in einem elsässischen Hotel umbrachte. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Nancy Houston, Sid Vicious sind auch alle in einem Hotel gestorben. Die Hotels und ihre Gäste gehen mit den prominenten Todesfällen unterschiedlich um. Während einige Hotels aus Pietätsgründen die Zimmer gründlich verändern, die Zimmernummern austauschen oder dafür sorgen, dass nicht bekannt wird, in welchem Zimmer genau jemand gestorben ist, scheinen manche Gäste regelrecht Gefallen daran zu finden, im Bett eines verstorbenen Stars zu nächtigen, sodass einige Hotels damit werben und die Sterbezimmer zu einem deutlich höheren Preis vermieten. Das hat für mich einen makabren Beigeschmack, aber wie der Berliner sagt, jeder nach seiner Fassung. In der Parallelwelt eines Hotels darf jeder nicht nur sterben, sondern auch ein bisschen rumspinnen. So auch in dem kommenden Stück mit dem knappen Titel Preiswert. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen dabei. Preiswert. Kriminalgroteske von Michael Hasse. Hallo? Ja, ist doch der Portier. Ja, hier ist Zimmer 411. Sagen Sie, was für einen Tag haben wir heute? Oh, auch das noch. Und wie spät ist es genau? Na ja, gut. Dann bringen Sie mir bitte eine Flasche Champagner, eine Zeitung und eine gute Zigarre. Wie? Ja, ja, danke. Ja, bitte. Entschuldigen Sie bitte. Ich muss einen kleinen Augenblick hier bleiben. Nur eine Minute lang. Sagen Sie mal. Bitte fragen Sie nicht. Lassen Sie mich nur hier. Ja, aber gern. Ich habe nichts gegen Gesellschaft. Treten Sie daher. Ihre Tasche können Sie ruhig ablegen. Nein! Danke. Ich bleib schon hier. Na bitte. Aber setzen Sie sich wenigstens. Ach, danke. Meinetwegen. Mögen Sie was zu trinken? Ach, nein. Bitte keine Umstände. So Unsinn. Ich trinke nicht gern allein. Also, Whisky, Sherry und... Ja, ich habe gerade Champagner. Mein Gott, da sind Sie. Warten Sie. Wer ist da? Ihr Champagner. Kommen Sie herein. Vielen Dank. Das ist für Sie. Danke. Und ja, die Zeitung brauche ich nicht mehr. Nehmen Sie sie wieder mit. Na kommen Sie, setzen Sie sich. Sie werden verfolgt. Ja. Nur keine Angst. Ich werde Sie nicht fragen, warum. Bei mir sind Sie vorerst sicher. Ja. Wir haben gerade Champagner bekommen. Ich schlage vor, wir trinken ein Gläschen. Das ist sehr freundlich, aber ich kann wieder heute. Wenn Sie schon in meinem Zimmer bleiben wollen, bestimme ich, was hier geschieht. Ja. Auf den Inhalt Ihrer Aktentasche. Ja, es lohnt sich doch darauf zu trinken. Oder? Bitte, ich glaube, ich... Ich meine, ich muss jetzt wieder gehen. Das ist aber sehr unhöflich. Sie kommen ungebeten in mein Zimmer geplatzt. Ich biete Ihnen sogar etwas zu trinken an, anstatt Sie gleich wieder rauszuschmeißen. Und Sie lehnen ab. Aber ich bitte Sie. Na gut, dann... Aber nur ein Glas. Können Sie nicht mehr vertragen? Doch, aber... Was aber? Man kann doch trinken, solange es einem schmeckt, oder? Warum sich gleich auf ein Glas festlegen? Sind Sie etwa ein Mensch mit Grundsätzen? Nein. Ach, das ist gut. Männer mit Grundsätzen langweilen mich. Ja, also, dann erstmal zum Wohl. Der könnte kälter sein. Was meinen Sie? Ich weiß nicht. Aha. Wieso? Aha. Ich sagte aha und dachte, er weiß es nicht, weil er nicht oft Champagner trinkt. Stimmt's? Stimmt. Sehen Sie, so einfach lassen sich Schlüsse ziehen. Ich finde es übrigens keineswegs nachteilig, wenn einer nicht oft Champagner trinkt. Im Gegenteil, es gefällt mir. Sie gefallen mir überhaupt. Außerordentlich, junger Mann. Ja. Sie sind einer, den man nicht zweimal findet. Ja, wenn ich es mal so sagen darf. Sie müssen sich verstecken und klopfen einfach bei einem Hotelzimmer an, ob Sie mal kurz da bleiben dürfen. Erschrecken sich zu Tode, wenn jemand klopft. Was? Dann es hat doch gar niemand geklopft. Und wollen auf keinen Fall Ihre Tasche aus der Hand geben. Ich weiß, das muss für Sie merkwürdig aussehen, aber ja. Ich versichere Ihnen, Sie werden nicht in Schwierigkeiten geraten. Wenn ich gleich weg bin, ist die Sache für Sie schon erledigt. Das könnte Ihnen so passen. Nein, nein, nein, nein, mein Freund. Wenn ich Sie schon beherberge, dann will ich auch meinen Spaß mit Ihnen haben. Sehen Sie, jetzt haben Sie Ihr Glas schon leer getrunken. Ich glaube, Sie können noch eins vertragen. Darf ich mir eine Frage erlauben? Na endlich! Jetzt wird er mal ein bisschen munter, schießen Sie los. Weshalb verschwenden Sie Ihren Champagner an mich? Sie haben mit mir doch gar nichts zu tun und ich kann Ihnen keine Gegenleistung bieten. Meinen Sie? Ja. Da bin ich aber anderer Ansicht. Wir haben schon alleine deshalb etwas miteinander zu tun, da wir uns im selben Zimmer befinden. Und außerdem bieten Sie mir durchaus eine Gegenleistung. Sie unterhalten mich. Sie bereichern mir gewissermaßen den Nachmittag. Ich meine, es liegt natürlich an uns, was wir jetzt noch daraus machen. Ich fürchte nicht viel, denn ich muss jetzt gehen. Aber nicht doch, mein Junge. Sie werden sich doch nicht schon wieder aus dem Staube machen. Woher wollen Sie denn wissen, ob die Luft rein ist? Nein, nein, hier sind Sie gut aufgehoben. Aber bitte, wenn es Ihnen nicht sicher genug ist, dann schließe ich am besten die Tür zu. Nein! Wir können sie von innen doch jederzeit wieder aufschließen. Ja, aber... Ja. Und da Sie noch ein bisschen bleiben werden, lassen Sie ein kleines Spielchen machen. Was halten Sie davon? Wenn Sie unbedingt wollen. Ich möchte gerne wissen, wen ich im Zimmer sitzen habe. Ich will versuchen, etwas über Sie zu erraten. Und Sie sagen nur, ob es stimmt oder nicht. Einverstanden? Solange Sie nicht so weit gehen, bitte. Also, zunächst mal Ihr Alter. Jugendliche Figur, glattes Gesicht. Ich würde sagen, 25 bis 30? Falsch. Falsch? Das erstaunt mich. Machen wir etwas Leichteres. Ist er verheiratet? Nein, ich glaube nicht. Nein! Richtig? Ja, richtig. Leben Ihre Eltern noch? Nein. Sie sind schon lange tot, stimmt's? So ist es. Freunde haben Sie sicher auch nicht viele. Habe ich recht? Ja. Kommen wir jetzt zu einer sehr schwierigen Frage. Was ist Ihr Beruf? Haben Sie überhaupt einen? Den Händen nach zu urteilen, sind Sie kein Künstler. Aber auch kein Schwerarbeiter, aber vielleicht Büroangestellter? Nein, eher etwas Lebhafteres. Leibwächter? Oder Matrose? Rennfahrer? Versicherungsagent? Nein, es kann Draufgänger, es muss etwas Normaleres sein. Kaufmann, Sparkassenangestellter, Lehrer, Briefträger, Laborant, Verkäufer, Beamter oder Taxifahrer, Handwerker. Hatten Sie einen von diesen letzten Berufen? Ja. Was tut nun ein Mann mit einem solchen Beruf hier in dem Hotel mit dieser Aktentasche? Sie werden verfolgt. Sie haben Angst. Sie sind auf der Flucht. Es passt nicht zu einem normalen Bürger. Nein. Ich würde sagen, Sie haben Ihren Beruf an den Nagel gehängt. Das ist richtig. Das war auch nicht schwer. Wir brauchen uns nicht mit der Frage aufhalten, warum Sie Ihren Beruf aufgegeben haben. Dafür gibt es genug Gründe. Sie haben keine Familie, Sie fühlen sich gegenüber niemandem verantwortlich. Also beschließen Sie eines Tages, etwas Außergewöhnliches zu tun. Ich antworte nicht mehr. Das brauchen Sie auch gar nicht. Ich weiß genug. Es geht jetzt darum, wie mische ich in dieser Sache mit? In welcher Sache? Nun, mein Freund, in unserer Sache. Wie ich die Lage überblicke, gibt es hier drei Parteien. Irgendjemand verfolgt Sie, Nummer 1. Sie flüchten in ein Hotelzimmer, Nummer 2. In diesem Hotelzimmer bin ich, Nummer 3. Und ich denke nicht daran, nur dabei zu stehen und zuzuschauen. Nein, werde mit eingreifen. Die Frage ist nur, wie? Aber ich glaube, ich habe schon eine Idee. Zigarre? Nein, danke. Ich werde Ihnen die Sache, wegen der Sie fliehen, abnehmen. Wovon reden Sie? Ich rede von der Aktentasche. Die kriegen Sie nicht. So. Ich werde sie natürlich nicht einfach wegnehmen. Nein, das ist unter meiner Würde. Ich werde sie Ihnen abkaufen. Was? Ja, Sie haben richtig gehört, junger Freund. Ich werde Sie Ihnen sozusagen bezahlen. Nur, den Preis, den bestimme ich. Sie sind verrückt. Weshalb wollen Sie sie haben? Sie hat für Sie keinen Wert. Mit der kann nur ich etwas anfangen. Oh, jetzt schwindeln Sie aber. Wenn Sie wegen der Tasche verfolgt werden, müssen wohl auch noch andere Leute etwas von ihr haben können, nicht wahr? Nein, glauben Sie mir. Sehen Sie, junger Freund, Allein die Tatsache, dass ich dann wegen ihr verfolgt werde, ist für mich schon eine Menge wert. Wir brauchen gar nicht mehr länger darüber zu diskutieren. Mein Entschluss steht fest. Dringlicher ist jetzt die Frage, wie viel gebe ich Ihnen dafür? Wie gesagt, ich will Sie keineswegs übers Ohr hauen. Nein. Ich bin gewillt, Ihnen einen angemessenen Preis zu zahlen. Allerdings, was angemessen ist, muss ich überlegen. Es wäre ja langweilig, wenn ich wüsste, was drin ist. Deshalb will ich Sie auch nicht fragen oder nachsehen. Nein. Ich werde sozusagen, ja, ich werde eine Wundertüte kaufen, wie wir es früher als Kinder so gerne getan haben. Stellen Sie sich diese Spannung beim Aufmachen vor. Sie müssen zugeben, das ist doch unwiderstehlich. Ja. Kommen wir also zum Preis. Dafür sind drei Dinge ausschlaggebend. Erstens, wie viel bedeutet die Tasche Ihnen? Zweitens, was könnte überhaupt drin sein? Drittens, wie viel ist sie wohl für mich wert? Die erste Frage ist ja die leichteste. Es sieht offenbar so aus, als setzten Sie sich Ihrer Verfolgung nur dieser Tasche wegen aus. Sie halten sie fest, als hinge von ihr Ihr Leben ab. Nein. Doch, Sie waren doch entsetzt, als ich mich das erste Mal für Sie interessierte. Sie versuchten, mich mit aller Macht von meinem Vorhaben abzubringen. Und Sie schwitzen doch die ganze Zeit vor Angst. Das ist die Wahrheit, kurz gesagt. Diese Tasche bedeutet Ihnen mehr als alles andere. Und was könnte sie nun enthalten? Ganz allgemein gesagt, könnte es eine Beute sein. Bitte, vielleicht haben Sie eben eine Bank überfallen, Sie haben die Geldscheine in die Aktentasche gesteckt und sind zu Fuß im Gewühl der Innenstadt geflüchtet. Irgendjemand war Ihnen auf den Fersen, Sie flüchteten in dieses Hotel und verstecken sich. Bei mir klingt plausibel. Oder aber, Sie haben... Still! Schon weg. Ja, wir waren bei Ihrer Beute. Sie könnten genauso gut einen Juwelenladen ausgeraubt haben. Im ersten Fall hätte die Tasche den ganz konkreten Wert des Geldes aus der Bank. Im zweiten Fall müsste man die Juwelen erst noch absetzen. Der Wert wäre unsicherer. Es besteht daneben natürlich noch die Möglichkeit, dass Sie irgendwelche Dokumente... Geheimpapiere oder Fotos, mit denen Sie zum Beispiel jemanden erpressen könnten, an Sie gebracht haben. Ja, von all diesen und anderen Möglichkeiten ist der Wert, den die Tasche für mich hat, abhängig. Mit Papieren könnte ich erst dann etwas anfangen, wenn ich wüsste, wen sie belasten. Außerdem muss ich doch damit rechnen, dass mir die Tasche abgenommen wird, dass ich sogar eine Gefahr für mich eingehe. Aber dieser Gefahr setzen Sie sich ja auch aus, also... wird es sich lohnen. Trotzdem muss man die Unsicherheit in Abzug bringen. Und schließlich könnten Sie selbst den Wert der Tasche verkennen. Ja, vielleicht hat irgendjemand sie bereits vertauscht, ohne dass Sie es gemerkt haben. Ich werde Ihnen sagen, was ich Ihnen dafür gebe. Alles in allem würde ich sagen, 5.000. Nein, die einzige Möglichkeit für Sie, hier rauszukommen, ist... dieser Schlüssel für die Tür. Und Sie kriegen ihn nur, nachdem Sie mir die Tasche gegeben haben. Ich rate Ihnen, versuchen Sie nicht, mich zu überwältigen. Sie würden den Kürzeren ziehen. Außerdem würde der Lärm auffallen. Und falls Ihre Verfolger noch hier im Hotel sind, würden Sie auf dieses Zimmer aufmerksam. Bedenken Sie, ich kenne auch Ihr Gesicht. Es ist besser, Sie sind jetzt vernünftig. Geben mir die Tasche. Dann lasse ich Sie laufen und schwöre, ich habe Sie nie gesehen. Sie haben die 5.000 und die Gefahr ist für Sie vorüber. Na? Also gut, aber nur unter einer Bedingung. Ja, und die wäre? Sobald ich weg bin, verstecken Sie die Tasche gut und warten hier im Zimmer, bis im Hotel alles absolut ruhig ist. Ja. Schließen Sie die Tür wieder zu und ziehen Sie die Vorhänge vor. Mhm. Achten Sie unbedingt darauf, dass niemand sehen kann, was Sie in der Tasche finden werden. Ja, einverstanden. Das ist ja sowieso spannender. Ja, Gerne. Ja, dann gebe ich Ihnen jetzt das Geld. Ich habe 2000 hier in meiner Brieftasche. Der Rest liegt in der Schreibtischschublade. Bitte setzen Sie sich wieder hin, wenn Sie... Ja. So. Ich habe hier zusammen 4600. Ich gebe Ihnen meine... Ja, ich gebe Ihnen meine Uhr dazu. Die ist übrigens mehr wert als 400. Dann brauche ich Ihnen keinen Scheck auszustellen, damit Sie sehen, dass ich mein Wort wirklich halte. Und nun geben Sie mir die Tasche. Geben Sie sie mir. Hier ist sie. Sehen Sie? Eine Wundertüte für 5000. Und hier ist Ihr Geld. Bitte. Und die Uhr. Ja, das Geld und die Uhr. Und nun können Sie gehen. Es war sehr unterhaltsam mit Ihnen, junger Mann. Moment. Ist niemand auf dem Flur? Warten Sie! Ist alles ruhig? Sie können gehen. Krawatte, hier essen. Schuhe. Das ist meine Uhr. Ach hier. Oh, schon spät. Hoffentlich hat er an der Rezeption die Taxe bestellt. Ja, bitte herein. Entschuldigen Sie bitte, ich muss einen kleinen Augenblick hier bleiben. Nur eine Minute lang. Bitte fragen Sie nicht. Lassen Sie mich nur hier. Ja, ja, aber treten Sie doch näher. Ihre Tasche können Sie dort abstellen. Vierzehntausendvierhundert, 14.500, drei Uhren, eine echt goldene Kette. Erschrecken Sie nicht. Ich werde verfolgt. Kann ich ganz kurz bei Ihnen bleiben? Wegen dieser Tasche hier. Ich erkläre es Ihnen später. Raus! Sie hörten eine Kriminalgroteske, das hatten wir noch nicht, von Michael Hasse, ein rätselhafter Autor, von dem wir nicht viel mehr wissen, als dass er 1954 in Münster geboren wurde und mindestens dieses Stück und ein Hörspiel mit dem Titel Zellenwanderung geschrieben hat. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, mehr über Michael Hasse wissen, können Sie es uns gerne mitteilen. Das Stück jedenfalls hieß Preiswert. Gespielt wurde es von Hannes Messemer, Reinhold Nitschke, Herbert Leonhardt, Wilfried Grampe und Theo Staats. Regie führte Till Bergen und es war eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahre 1980.